Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Wir nehmen ja im Waffeleisenformat auf. Ja, wie sich das gehört. Beim Backhauscast. Damit auch alles gut läuft. So, Nebenhöhlen, alles frei. Ja. Jeder nochmal tief durchatmen. Und auch die kleinen Zwischenräume nicht vergessen. Ja, genau. Bitte. Und schon sind wir mittendrin und herzlich willkommen im Backhauscast. Jupp. Yay, wir haben heute dabei aus dem fernen Hamburg den Sam Backhaus. Moin. Moin, Jung. Moin. Moin, mit Jung. Wir haben dabei aus dem romantischen Dreisbach die Ruth Fischer. Guten Abend. Ehemalig Backhaus. Das ist, wie das so ist mit den Mädels. Aus dem verschneiten Geritzried, der Klaus Backhaus. Ja, ein fröhliches Servus in die Runde. Hallo. Da jo. Sind wir. Mein Name ist Frank Backhaus und ich bin auch irgendwie da. Ja, aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, aus dem idyllisch kleinen Ort Hunsheim, live zugeschaltet. Nicht mit neuem Mikrofon, habe ich gehört. Nein. Großmembran taucht nicht, wenn man schlecht Luft kriegt. Ist einmal das. Da hörst du jede einzelne Alveole funktionieren. Ja, genau. Ehemaliger Raucher, was? Ja. Oh. Aber wie? Genau. Auch andere Körpergeräusche sind dann deutlicher zu hören. Ja, knarrende Stühle und also Sachen. Ja, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja. So, normalerweise stellen wir an der Stelle immer noch einen Gast vor. Das geht heute leider nicht. Wir grüßen aber trotzdem ganz lieb die Lisa, die im Urlaub ist an der Ostsee. So viel darf ich verraten. Hallo Lisa. Wir winken. Schwimmen nicht zu weit raus. Wir sind der einzige winkende Podcast. Ja, wir winken. Das sieht man immer so schön. Wink doch mal. Ich wink mir hier einen Arm ab, ne? Tu doch mal der Oma winken. Ja. So, in Urlaub. In Urlaub. Und dementsprechend haben wir gedacht, wir nehmen aber trotzdem auf heute, weil der Termin halt gerade so schön passt. Und wir werden die Lisa auf jeden Fall im Dezember zur Weihnachtssendung, hätte ich jetzt schon fast gesagt, dann begrüßen. Da hat sie gesagt, sie kommt dazu. Zusammen mit dem Henning von Cinematic Smash Bros, wo ja unser Waffeleisen zurzeit ist. Ja. Die Gäste müssen dann ein Weihnachtslied intonieren, oder? Da überlege ich mir. Das überlege ich mir noch, was wir da machen. Ja. Dashing through the snow. Ja. Oder so. Oder so. Ja, irgendwas GEMA-freies. GEMA-freie Weihnachtslieder. Ja. Weihnachtszeit. Geschenkezeit. So, das war ein ganz tiefer Insider. Ein großartiger Komponist. Ja, ja. Großartig. Himmelswillen. Irgendwann veröffentlichen wir mal die geheimen Aufnahmen. Nö. Ich hab da jetzt welche. Witzig. Tatsächlich. Das habe ich. Ich habe unseren ersten Podcast entdeckt. Ja, erzähl mal, das habe ich auf Telegram gesehen. Amberg Neustädter Hackenberg haben wir das auf ein Tonbandgerät damals gebannt. Also der Regisseur war der Vater Backhaus, Hans Werner. Und der hat uns in ein Telefunken-Mikrofon reden lassen. Die mal so, mal so. Mal so, mal so. Ja, also waren wir noch ziemlich jung, würde ich sagen. Ja. Deutlich vor dem Stimmbruch. Und ich überlege gerade, wie viel aktiven Wortschatz du da hattest, aber wenig. Ich glaube, die kenne ich nicht, war glaube ich so. Kenn ich's nicht. Kenn ich's nicht. Sag mal, Papa. Sag mal, Papa, Auto. Genau. Ja, aber auch damals durchaus interessant zu hören. Ja. Sie sind schon die Grundsteine gelegt worden, eigentlich, für das, was wir gerade tun. Absolut. Und auf der B-Seite war ein Lied von den Carpenters aufgenommen. Oh Gott, welches? Welches ich dann direkt laut im Kopf hatte. Das mit dem I'm standing on the top of the world Dings. Ich komme jetzt, ich kann es jetzt gerade nicht. Im Moment ist es nicht laut im Kopf. Es ist gerade mal verschwunden. Dann ist ja gut, wenn ja welches. Aber ein schönes Carpenter-Stück. Ja. So. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Ja, kannst du nochmal zurückspulen. Genau, ich komme dann einfach nochmal rein und wenn ich das so vor mich hin treller. Jetzt habe ich's. Ja, morgen, heute Nacht um 3 oder morgen früh wird es dir einfallen. Egal. Ich logge mich dann nochmal auf den Teamspeak ein. bitte, ja. Das wäre sehr schön. Ich lasse es an. Ich lasse meinen User hier drin stehen. Da fühlt sich nicht so allein. schön einen reinzwitschern. Ja, apropos reinzwitschern, was gibt es denn zu trinken heute? Das habe ich gehört, das macht man so in Podcasts. Guter Ton, dass man Bescheid sagt, was zu trinken gibt. Ja, man erkennt das schon an der sonoren Stimme, dass ich hier Kamillentee vorkonsumiere. Oh, vom Lügen krieg ich mal Haarausfall. Ups. Ist tatsächlich so. Na gut, dann ist es das mal so. Und Hamburg? Wir trinken Astra. Immer. Astra. Ich gucke. Nee, ja, ab und zu trinken wir auch mal Wasser, aber jetzt gerade trinken wir Astra. Ach so, ja, das Wasser kommt ja von allein bei euch, ne? Ja. Ja. Bis in den 5. Stock? Ihr müsst das immer austrinken, wenn das kommt, das Wasser. Schmeckt ein bisschen fischig. Bisschen ölig. So, und in Dreisbach trinkt man um die Uhrzeit, wenn alles schon flach liegt, was? Da trinkt man Gaffels Fassbrause. Weil man die dann mal alleine trinken darf. Ja, sonst trinken die Kinder das immer welche, oder? Natürlich. Ja, das denke ich mir. Die ist aber auch lecker, aber die kriege ich hier nicht. Ich kriege nur Veltins. Ja, kannst mal sehen. Zeug da, ne? Das ist das Einzige, was du mit Gaffels machen kannst. Fast. Oh, what? Entschuldigung. Alkoholfrei und dann noch Brause reinschütten, ja? Super. Gut, das ist schon mal auf jeden Fall nicht der richtige Weg, um da einen Sponsorvertrag zu kriegen, aber gut, das macht ja nichts. Ich bin da ja eher festgelegt auf die Malzmühle in Köln. Das ist so mehr meine Welt. Ja. Das gute Mühlenkölsch. Das gute Mühlenkölsch. Da ist das Etikett auch ganz so ähnlich wie bei meinem lieblingsbayerischen Bierlieferanten. Also, ja, da war ich noch nicht in der Malzmühle. Schön, ja, das müssen wir machen. Dann kann man auch gut essen und so. Ja, machen wir mal einen Hörer trinken. Treffen. Oh ja. Wir trinken uns mal mit den Hörern. Wer hat denn den Hörer schon wieder ausgetrunken? Hey, der Vampircast. Auch mal was zu trinken. Ja, genau. Wenn ich schnell genug ist, hat nichts mehr. Ja, genau. Da muss ich schon ein bisschen Mühe geben hier, wenn du dabei bist. Ja, wir haben aber Gäste in einer anderen Form. Das kann man ja mal gleich mal jetzt hier am Anfang tun. Also heute gibt es ein bisschen Hausmeisterei mal zum Start. Zum Start. Start, ja. Start und Ziel. Und zwar gab es Audiokommentare. Die liegen schon ein bisschen länger, die sind gut abgehangen jetzt mittlerweile. Das hat an einer Fehlleistung meinerseits zu schaffen, da ich die Mailumleitung nicht richtig eingerichtet habe. Aber da gibt es was und ich glaube, unser Techniker hat es auf die Bandmaschine gespult. Mhm. Und ich denke, wir hören einfach erstmal rein und dann schauen wir, ob uns dazu irgendwas einfällt oder nicht. Okay. Versuch mal. Irgendein Knöpfchen von den vielen. Da. Hallo, liebe Backhäuser und Backhäuserinnen. Hier ist der Plenkai und der Raidens. Wir grüßen ganz herzlich die Backhausfamilie von der Hütten. Ja, genau. Wir sind auf der D3V-Hütte am Tegernsee. Genau zu nehmen auf der Seite von Weißensee ist, glaube ich. Ja. Irgendwo oben in den Bergen bei den 7 Zwergen. Und kredenzen gerade ein bisschen Radler. Radler, ja. Genau. Genau. Und da dachten wir schicken euch mal ein nettes Audiokommentar. Was krabbeln da auf deinem Telefon? Keine Ahnung, irgendwelche Mücken. Aber hier ist es schön. Ja. Achtung, Viecher. Wir sind ja sehr naturverbunden mit Bienen, die eigentlich Wespen sind und ja. Also eine Zeckenabsuche wird, um die kommen wir nicht drum herum, wenn wir wieder zu Hause sind. Genau. Aber ansonsten herrliches Wetter, gute Verpflegung, sportliche Aktivitäten. Wie wandern und Bier trinken? Ja. Genauso Wettkämpfe auf dem Tisch, wie zum Beispiel mit dem Spielen im Sex. Oder Drecksau. Oder Phase 10. Von daher, ja. Passt. Schön ist es hier unten. Ja. Ja. Ich muss sagen, wir haben die letzte Backhaus-Folgen runtergeladen, unten im Dorf, weil wir uns, die Mühe gemacht haben, uns mal abzusteigen. Wir sind, aber man muss es einfach so sagen, wir sind, hier oben gibt es halt eben kein Internet und wir sind extra unten ins Dorf, weil es reicht zwar das Internet dafür, dass die Podcast-App dann sagt, hier, es ist eine neue Folge Backhauscast da und deswegen sind wir dann extra runtergegangen ins Dorf und haben uns dann dort im LTE-Netz die Backhaus-Folge runtergeladen, die wir uns dann heute Abend zu Gemüte führen werden und der schwere Fußmarsch bei 36 Grad Hitze im Schatten war es uns das wert. Aber Frauen dürfen uns nichts aus der Folge sagen. Jo. Genau. Gut. Ja, und am Donnerstag werden wir eine von euren Backhäusern kennenlernen oder beziehungsweise kennen tun wir ihn schon, aber mal wieder sehen nach langem und dann werden wir mit ihm mal ein schönes Augustiner zischen oder was gerade da unten an Bier so getrunken wird. Jo. Dann seid lieb gegrüßt von uns. Jo. Macht weiter so. Wir hören immer wieder gern rein. Die Nummer 1. Ciao. Ciao. Ja. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Das kann man mal machen, so ein Audiokommentar ruhig mal vier Monate liegen lassen, oder? Finde ich. Ja, das ist eine schöne Erinnerung werden da war. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also ist fast so, ist jetzt so mehr so der Dia-Abend unter den Podcasts eigentlich, wenn man das lang genug liegen lässt, ne? Sehr schön. Ja, der Raiden und der Kai, sehr, sehr schön. Da steigen die extra zu Tale hinab, um das runterzuladen. Das ist so. So mögen wir das. Großartig. Gibt auf jeden Fall ein Sternchen hier in das Fleißbuch. Auf jeden Fall. Ja. Nee, super. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich kann ja jetzt rückblickend verraten, dass die Tage in Bad Tölz, wo wir es dann gesehen haben, auch sehr, sehr schön waren. Immer wieder gerne. Also mit allen beiden unglaublich viel Spaß gehabt. Drei Tage, ja. Zwei haben wir uns gesehen, drei Tage waren sie da. Ja, super schön. Und noch eins haben wir, noch ein Audiokommentar, was auch zum Sommer passt, was nämlich, glaube ich, auch schon länger rumliegt. Und auch da machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. Es geht um ein sehr brisantes und heißes Thema, was ich sag mal, Anfang Mai bis Juni, Juli in der Podcast-Szene rumgeflogen ist, immer wieder mal. Und da hören wir jetzt mal rein. Und ich sage euch später, wer es war, aber erkennt ihr wahrscheinlich sowieso, wer es ist. Ich schmeiß mal die Bandmaschine an. Mach mal. Hallo liebe Backhaus-Family, hier ist der Obermann mit einem Audiokommentar. Ich mache ja den Senf dazu Podcast. Und ich denke, ihr sitzt alle gut, haltet euch fest. Ihr wisst, was jetzt kommt. Klaus, hast du noch Senf? Also vielleicht hast du noch ein bisschen Senf. Wir wollten doch mal zusammen Senf ausprobieren. Hast du noch Senf, Klaus? Ich komme vorbei, dann probieren wir Senf. Also nochmal, Klaus, hast du noch Senf? Ja, und ich habe noch Senf. Jede Menge. Ja, Christian, das ist auch schön. Das habe ich auch nicht vergessen, aber du weißt, bei uns ist das schwierig mit den Terminen immer. Aber das ist auf jeden Fall versprochen, das machen wir. Wir werden zusammen Senf essen und vielleicht suchen wir uns drei, vier Partner und befreundschaftete Podcasts aus und geben gemeinsam mal unseren Senf dazu. Dann, das wäre eine schöne Aktion. Das könnten wir mal machen. Du könntest doch Senf mit auf das Podstock mitbringen. Ja, das könnte ich auch machen. Ich glaube, ich habe ja von dem Geo-Gedöns vom Palk und von Obi-Wan so ein, ich glaube, das ist ein 1-Kilo-Eimer oder was, Bautzener Senf gekriegt, der steht noch hier. Unangebrochen, muss ich sagen, an der Stelle. Dass du dann beim Gepäck einen Zuschlag zahlen musstest. Ja, müssen wir schauen. Können wir irgendwo in einen Radkasten oder so. Falls wir über die Grenze müssen. Wir müssen über die bayerische Grenze. Weiß nicht, ob du da so einfach Senf einführen darfst. Naja, das sehen wir dann. Mit dem Flugzeug darfst du dann nicht kommen. Nee, die nehmen mir den weg, ne? Ja, ganz genau. Die nehmen ja auch Butter weg, habe ich gelernt. Ach ja? Hat der liebe Brombeerfalter davon erzählt, dass irgendwie Butter mit ins Flugzeug sollte und dann nicht durfte. Ja, da siehst du mal. Ist ja auch dem C4-Sprengstoff zum Verwechseln ähnlich, so Butter. Ja, wer weiß, wenn du dem Piloten auf die Brille schmierst, dann sieht er nichts mehr. Und dann, ja, dann ist er angeschmiert. Ne? Ich kenne ja da die Spielarten nicht, wie man jetzt so ein Flugzeug entführt. Ne? Könnt ihr mal versuchen. Dann. Das stimmt, das haben wir noch nicht gemacht. Ne? Ja. Kannst ja auch mal einen Zug entführen. So, wir fahren jetzt woanders. Ah, genau. Biegen Sie mal da rechts ab. Biegen Sie mal rechts ab. Oh. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dazu. Bin ich doch sehr erfreut, dass sowas kommt. Und mittlerweile funktioniert auch die Umleitung entsprechend von den diversen Mails. Wenn jetzt nochmal was kommt, ich sollte es mitbekommen eigentlich. Es sei denn, ich habe den Rechner nicht an. Dann natürlich nicht an der Stelle. Ja, Ruth, hast du auch Senf im Haus? Wir haben immer Senf und wir haben mindestens 3, die ihren Senf immer dazugeben. Ja. Welcher Senf ist bei euch bevorzugt? Keine Ahnung. Moment, der dänische. Der dänische? Ah. Der ist auch leicht süß, oder? Der ist sowas von süß. Der ist eigentlich nur süß. Ach, der ist eigentlich nur süß. So das Nutella unter den Senfen. Da steht Aspartam ganz vorne in der Zutatenliste. Was? Ein gelber Farbstoff. Und Senfaromen. Vorsicht, könnte Senfaromen enthalten. Vorsicht, könnte Spuren von Senf enthalten. Genau. Ja gut, aber ich glaube, damit haben wir das Thema dann jetzt auch zum Jahresende, glaube ich, ausgiebig besprochen. Scharfes Thema. Aber lieber Christian, hier nochmal, es ist noch nicht abgeschlossen. Wir zwei sind noch nicht fertig damit. Da hast du recht, da müssen wir nochmal ran an das Thema. Das machen wir. Irgendwie, man kann ja auch im Winter grillen. Ich zumindest. Bin ja auch Wintergriller. Es ist ja nicht so, dass man da Angst vor der Kälte hätte. Ja. Irgendwie muss ja gehen. Hier der Nachtzug im Chat schreibt sich schon die Finger wund. Ja. mit einem Eimer Senf kannst du eine eigene Grillbude aufmachen, Klaus. Ja. Ja, man weiß nie, wo es beruflich einen hintreibt, ne? Ja, genau. Und wann steht da noch? Ich habe die falsche Brille auf. Weihnachtszimtsenf. Ah, Zimtsenf. Ja, der passt prima auf die Weihnachtssterne, die Ellie letztens gebacken hat. Ja, Senfsterne. die hat aus Leberkäse so mit den Weihnachtsausstechern Dinge ausgestochen. Ach so, oh ja, da habe ich auch gesehen. Das ist eigentlich der einzig wahre Weihnachtsgebäck. So. Du kannst auch mit Hackfleisch machen. Um es nicht Keks zu nennen. Ja, mit Hackfleisch geht das bestimmt auch. Ellie schreibt nur. Das sind nur die Kekse. Ja, da hast du recht. Und unbedingt. Bin ich direkt dabei. Von dem süßen Zeug kriege ich eh nur Sodbrennen. Also. Und das Spritzgebäck, das sind dann die Frikadellen quasi, ne? Kommt ja auch aus dem Fleischwolf. Ja, genau. So. Das wäre zumindest mal Abwechslung. Vor allem, wenn du die unter die anderen Plätzchen irgendwie mit verteilst, einfach ganz geschickt zwischendurch, weißt du? Oh, dass du so irgendwie so zwischendrin mal so ein kleines Leberkäsplätzchen, dann hupala. Ja, da ist aber viel Butter dran an die Plätzchen, ne? Ja. Die schmeckt ja gut. Ja, aber Weihnachten ist ja zum Glück noch ein Stück hin. Da müssen wir ja noch nicht heute das große Weihnachtsfass aufmachen. Nein. Aber ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, wir sind ja noch nicht mal in der Adventszeit. In der Adventszeit? Ja, genau. Nö. Kommen wir erst noch hin. Der ein oder andere ist gerade aus der Adoleszenz raus, oder wie heißt das Ding? Aus der was? Ja, genau. Siehst du? Wusste ich auch nicht genau auszusprechen. So kann das gehen. Man sollte Witze machen mit Worten, die man kennt und versteht. Dann ist es besser. Okay, das schneiden wir natürlich raus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Interessant ist natürlich, wer denn wohl dann zu Weihnachten unserem Wanderwaffeleisen ein Zuhause gibt. Das ist die kalte Jahreszeit. Da braucht das einen netten Platz, wo es sein kann. Irgendwo zwischen Fritteuse und Sandwich-Toaster fühlt es sich am wohlsten. Und wie es der Zufall so will, habe ich hier eine kleine Liste. Und zwar die Wunschliste. Ich hätte gern das Waffeleisen, also das, was mich in der Zeit von, wann habe ich es, glaube am Mittwoch habe ich aufgerufen, bis heute um 18 Uhr. Und die Tweets, die mich da erreicht haben, die kundgetan haben, ja, ich möchte das Wanderwaffeleisen gerne haben, habe ich mir notiert. Und ich hoffe, der Frank hat unser Glücksrad zur Hand. Haha. Und die nächste Frage, haben wir heute wieder ein Kamerakind oder geht es ohne? Achso, nee, das muss ich eben herbeizitieren. Ja, zauber doch mal, zitieren. Ja, nee. Zitiere mal. Ich frage mal nett. Ich muss mal eben durch die Tür, kleinen Moment. Ja, du musst mal sagen. Ich frage mal nett. Ich frage mal nett. Ne? Nett. Ja, das ist doch nett, wenn er nett fragt, würde ich meinen. Oh, jetzt muss der Frank, man muss sich das so vorstellen, mit so einem kleinen Golfwägelchen fährt er jetzt durch seine Wohnung. Mit so einer Kerze in der Hand. In den Westflügel, um dort Kontakt mit seinem Sohn aufzunehmen. Willst du mit uns spielen? Und zu fragen, wer seid ihr denn? Wärst du mal so gut und könntest du mal mit der Super 8 Filmkamera kurz mal hier einen kleinen Film drehen? In Bund. Im Nachthemd. Im Nachthemd. Oder so. Ah, ist er schon wieder da? Ist er schon den Weg zurückgefunden oder? Nein. Keine Chance. Er sucht noch keine Chance. Ist auch ein großes Haus. Ist er gut. Das ist wohl richtig. Wenn man mal ein Kind braucht, ist keins zur Hand. Ja, ne, hat man sich so viel Mühe, hat man sich so viel Mühe gegeben, dass man hier noch im Köcher hat und dann tut sich nichts. Und naja. Ja, naja. Mit der Mühe. Ach so, mit der Mühe. Du musst gleich reden, ey. Ach stimmt, ihr seid ja noch jung. Tada! Da kommt er von ganz hinten. Ja, jetzt kommt er angerollt. Mann. Ja, jetzt? Hallo? Hallo. Ah, unser Außenreporter ist wieder da. Da seid ihr ja wieder. Ja, wir waren gar nicht weg, du warst weg. Ach stimmt. Ja. So war das. So. Jung, wie geht es dir? Wie war es in der Fremde? Ach Mann, ja. Eine ganze Menge abgelaufen da in der Fremde. So. Ja, also das freut uns aber zu hören. Das ist ja gut. Wenn es dann noch klappt. So. Ja. Wo sind wir? Ja, wir nix da, wo wir aufgehört haben eigentlich. Dazwischen war jetzt nur so ein bisschen, was man halt so macht, ne? Was man gut so erzählt. Ja, also wir haben ein Kamerakind. Ist da? Ist da, super. Ich habe die Liste und ich lese vor. Ja. Beworben haben sich diesmal auf Startplatz Nummer 1, der Arne. Auf der 2 Schwein gehabt, der Hatti. Auf 3 die Gerichteküche, das ist der Obi-Wan. Auf der 4 haben wir den Planet Kai, auf der 5 den Grillzombie. Auf 6 Gera von Geras Welt. Auf der 7 der Palk vom Geo-Gedöns. Und auf der 8 den Christian vom Umwumukum-Podcast. So. Also die Podcaster haben heute definitiv hier mehr Eisen im Feuer als die Hörer. Aber schauen wir mal, was draus wird. Das heißt, wer gut aufgepasst hat, es sind genau wie viele? Richtig, 8. Und da unser Glücksrad auch eventuell eine 9 oder 10 rauswerfen könnte, würden wir dann entsprechend nochmal neu drehen. So, und jetzt übergebe ich das Wort an den Wahlleiter und sein Kamerakind und bin gespannt, was passiert. Ja, wir haben uns also vom ordnungsgemäßen Zustand des Glücksrades überzeugt. Ja, der Nett nickt mit dem Kopf. Das ist gut im Podcast zu nicken. Ist fast so schön wie winken. Genau, wie winken. Und ich werde jetzt die erste Drehung vollziehen. Ich habe das heute nicht geprobt. Wenn ich das Ding jetzt direkt doll drehe, naja, sehen wir ja dann. Das also, es geht los. Achtung. Es ist die 9. Es ist die 9. Das ist sehr schön. Das heißt, die Spannung wächst. Also das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen, was hier an Entertainment gerade stattfindet. Ich mache das direkt ab der 9 drehe ich. Ab der 9 weiter, bitte weiter drehen. Damit das auch fair zugeht, ne? Damit wir nicht 20 mal die 9 kriegen. Ja. Und einen 4-Stunden-Podcast produzieren. Ja, ist egal, wir haben Zeit. Es dreht. Es ist die 3. Es ist die 3. Und damit ist es die Gerichteküche und der Obi-Wan. Boah. Oh, der wird sich freuen. Das ist ja was. Jawoll, ja, Seppi, Olja. Oh, beim Frank ist wieder ganze Wohnzimmer voller Leute. Das ganze Dorf ist gekommen. Das ganze Dorf ist gekommen. Ja, ich habe wahnsinnig in Kopfhörer investiert. 20 Stück. Die wollten alle mithören. Viele trauen sich, sie aufzusetzen. Ich habe denen gesagt, das mit dem Podcast ist eigentlich ein anderes Prinzip, aber nur gut, wenn ihr wollt. Ja. Ach, ja, das toll. Freut mich. Ja, Gerichteküche vom Obi-Wan. Ein schöner Podcast. Da geht es sowieso um Essen. Da geht es auch teilweise um ungesundes und fettiges Essen. Da bin ich gespannt. Letztens war schon eine Folge über Kontaktgrill. Hast du nicht gesehen? Mal gucken, was er mit dem Waffeleisen anfängt. Ah, da bin ich gespannt. Sehr schön. Sehr schön. Fein, fein. Das ist eine gute Sache. Ja, an der Stelle mal ganz lieben Dank an alle Waffeleisen-Unterstützer. Ich finde das ja den Wahnsinn, dass ihr euch immer noch darauf bewerbt und da auch Spaß dran habt, das auch weiter zu twittern. Ja. Und der Girard, der hat diesmal sogar ein Waffeleisen-Mädle getwittert. Und zwar, wie hat er das geschrieben? Er hat erstmal einmal um die ganze Welt und nur das Waffeleisen zählt. Das war das Erste. Und dann eine frische Waffel ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Und dann hat er noch einen Wahnsinn. Wieso kippst du Teig auf das Eisen? Jetzt alle! Eisen, Eisen, Eisen, Eisen! Ja, das Eisen. Schieben wir jetzt der Latenzzeit zu, aber egal. Das war ein herrlicher Werbetweet aus dem Hause Sassé. Bei Wolfgang Petri verkackt. Ja, sehr schön. Du Frank, wenn ich das so höre, ich würde dich gerne einstellen, dass du mir immer meine Timeline vorliest. Ah, ich kann die auch vorsingen wieder. Und vorsingen, ja, das doch, das gefällt mir gut. Sehr schön, ja. Der Girard, da sind noch, ja, da ist noch Talent, das muss noch zum Leben erwachen und dann kommt da noch mehr. Ganz bestimmt, der kann ja demnächst bei den Krankenfahrten üben. Ja, singen. Singen. Ist ja ein Erstretter dabei. Nein. Wo ist der eigentlich? Was? Ach, ich habe nur gerade geguckt, der ist leider nicht dabei. Das macht viel mehr Spaß, sowas zu erzählen, wenn derjenige dabei ist. Girard. Live dabei, meinst du? Ja, live dabei ist immer schön. Ja, aber ich glaube, manchmal ist auch so, manche Sachen manche Sachen höre ich nicht live, weil ich die einfach haben will zum Nachhören, weil ich weiß, ich muss am Montag wieder, stundenlang irgendwo, genau. Ja, Bahn fahren, wenn sie dann fährt. Bahnleiden. Genau. Bahnleiden. Ich habe, Herr Doktor, ich habe so ein Bahnleiden. Ich leide so unter der Bahn. Ja, können Sie mal drauf. 4 Wochen Krankheit schreiben, bitte. Gut. Ja, großartig. Großartig. Ja. Ja, sehr schön. Wir können ja noch viel mehr Danke sagen. Auch für zum Beispiel alle, die heute mit live dabei sind. Und, das stimmt. Und ein großes Danke an 150 Follower des Backhauscast Twitter-Accounts. Hey. Das ist wirklich großartig. Ja, toll. Wow, das ist schon was. Sehr, sehr schön. Das freut uns total. 150 Stück. Yep. Das habe ich lange nicht geschaut. Cool. Wann habe ich denn geguckt? Vor 2-3 Tagen irgendwann. Ja, so. Habe ich das mal nachgeschaut. Mal nachgeschaut. Finde ich nett. Total, ja, das finde ich auch. Also auf Twitter geht auch immer was mal zwischendurch. Ja. Das ist immer ganz, ganz, ganz cool. So, wenn irgendwo Waffel auftaucht. Ja, dann hat man einen an der Waffel. Öfter mal im Gespräch. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Gerichteküche kriegt Post. Ja. Yeah. das freut mich. Und die Gerichteküche, kleiner Werbeblock, nebenbei ein Qualitätsprodukt aus dem Podcast-Imperium. Mhm. So, da habe ich den Werbeblock auch. Kann ich den abhaken? Gut. Klingeling. Klingeling. Superschwellig eingebaut. Sehr, sehr schön. Ja, das wäre es eigentlich an Hausmeisterei, was wir so hätten. Da könnten wir uns mal so vorsichtig mal so den, wenn wir dann haben, irgendwelche, haben wir überhaupt irgendwelche Themen oder sind wir eigentlich durch, ne? Ich wollte noch was fragen. Du wolltest noch was fragen, ja, dann mach das doch. Was machen wir mal mit dem Backhauscast-Logo? Das haben wir im letzten Backhauscast irgendwie erklärt, dass wir da nochmal Zeit geben wollen, was zu senden. Und ich habe aber aus den Augen verloren, ist da nochmal was dazugekommen? Nein, soweit ich weiß, ist da nichts mehr dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen kleinen Fundus. Jetzt hatte ich schon so gegrinst, weil du das auf deinem Zettel stehen hast. Das habe ich gesehen, dass du das mit dem Logo hier im Podcast machen willst. Das ist fast so cool wie zu winken im Podcast. Weil, das hat keinen Sinn, ne? Wie möchtest du denn jetzt genau erklären, wie die Logos aussehen? Pass auf, ich könnte ja mal sagen, also wir haben hier drei, da sind Kopfhörer drauf. So, das ist aber recht unspannend. So, das heißt, es gibt auf unserem Blog gibt's eine Seite, da sind unter Aktuelles steht das, glaube ich, im Moment. Da sind die Logos alle aufgelistet, welche wir zurzeit in der Auswahl hätten. Mhm. Ja, entweder wir suchen das irgendwie mal in einer stillen Minute selber aus, welches wir nehmen, oder wir lassen darüber abstimmen. Das müssen wir jetzt mal, das können wir hier mal kurz mal bekakeln, wie wir das machen. Mir ist das egal. Man kann ja auch auf dem WordPress so eine Umfrage nämlich irgendwie einstellen. Das würde ich dann machen. Das könnten wir doch mal machen. Soll ich das dann mal machen? Das können wir doch machen. Ja, da steht immer dann Umfrage. Sonst heißt es nachher, weißt du, wenn wir das auswürfeln, dann haben wir es wieder manipuliert. Nee, da haben wir ja ein Kamerakind jetzt für. Das ist ja jetzt kein Problem. dann brauchen wir noch ein paar Logos. Ja. Hier sind 10 Möglichkeiten. Ja, ist ja egal. Ja. Lass uns doch mal so eine Umfrage machen. Ja, dann mache ich das mal. Dann haue ich die da rein und schreibe die hier in die Shownotes. Genau. Man sagt immer unten in die Shownotes, das hat sich so eingebürgert, weil die meisten, die Podlove benutzen, den Player oben haben. Bei uns ist es aber anders, bei uns sind die Shownotes oben. Ich schreibe das mal oben in die Shownotes. Mach mal oben rein. Und vertwitter das dann auch. Und dann lassen wir da mal erstmal uns so ein kleines Stimmungsbild kommen, wie denn der Stand der Sache ist. Und dann haben wir noch was für die Weihnachtssendung auf jeden Fall. Aber es ist nicht vergessen. Genau. Das ist schon mal wichtig. Ja, da gucken wir dann mal durch. Jo. Da haben sich ja auch Menschen Mühe gegeben mit. Jo, das ist richtig. Das wollen wir auch nicht unter den Weihnachtsbaum kehren jetzt an der Stelle. Oder so. Genau. Unter den Gabentisch fallen lassen. Genau, unter die Gabel fallen lassen. Unter die Gabi fallen. Wo waren wir? Achso, ich hab dazwischen gerufen, das tut mir leid. Es ging um Themen für Themen, den heutigen Abend. Wer hat denn was mitgebracht? Mal gucken. Warten wir mal. Mach mal die. Ja, wenn keiner reden will. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und ja, würde ich auch sagen. Das war nett. Ich habe was. Gut. Es war ja Black Friday. Ah ja, das stimmt. Freitag. Ich wollte das mal so kurz in den Raum werfen, bevor ich mich darüber auslasse und wollte mal hören, was macht ihr an einem Black Friday? Gibt ihr da Geld aus oder? Ich rufe immer meinen Sparkassenmenschen an und dann weinen wir zusammen eine Runde, wenn wir gemeinschaftlich aufs Konto geschaut haben und dann ist für mich der Black Friday durch. Dann siehst du rot. Und ja, ich meine, es dieser Black, also selbst wenn. Mindestbeträge werden ja rot angezeigt. Ja, selbst Dinge, die ich gerne hätte, die nutzen mir nichts, auch wenn die 20% billiger sind. So. Ja. Ich hab mir am Freitag einen Kasten Augustiner kommen lassen. Der war das aber nicht im Angebot. Und blau ist er auch. Der ist blau, genau. Am Black Friday freut man sich auf den blauen Montag, sagt der Nachzug. So, genau. Jo, so schaut es aus. Was hat es denn beim Sam gegeben am Black Friday? Nichte. Nichte. Nichte. Nichte. Selbes Problem, anderes Bundesland. Ja, genau. Nee, das meiste Geld sparst du ja, wenn du es nicht ausgibst. Ja, das wohl wahr. Das ist wohl richtig. Und so halten wir das dann auch hier. Dachte ja eigentlich, der Black Friday hätte was mit Kleidung zu tun. Also man trägt dann einfach schwarz überwiegend. Ja. Oh. Ich dachte nur Unterwäsche. Habe ich falsch verstanden? Nun, ja, mir schwarze Unterwäsche. Sam, warst enttäuscht. Eine Woche lang meine Hemden nicht gewaschen und jetzt das. Okay, dann war ich aber Freitag zumindest richtig angezogen. Wenn ich die Waschmaschine aufmache, dann wird es ja dunkel im Haus immer. Licht absorbiert wird. Nee, so und Frank, was hast du? Ja. Aber Frank, dann spielen wir den Ball natürlich zurück. Was hast du denn an deinem Black Friday gemacht? Ja, ich bin in den Keller gegangen und habe die Fritteuse nach oben geholt. Ui. Und habe alles schwarz frittiert, weil es ist ja der Black Friday. Und Friday. Und ich habe irgendwie gedacht, was ein Unsinn, das schmeckt doch überhaupt nicht. Black Fries. Who wants Black Fries? Nobody wants them. Und ja, und dann habe ich eingesehen, okay, das liegt an meiner Rechtschreibschwäche. Friday schreibt man halt nicht mit Y. Und schon wird einem klar. So, und dann habe ich dann auch irgendwann nach dem dritten Prospekt verstanden, dass das mit Kommerz zu tun hat. Und bin dann mal auf meine Lieblingswebseite gegangen, nämlich die Frage war für mich, macht die moderne Hausfrau auch einen Black Friday? Nein. Ja, Hammer. Ja, und Hammer. Jetzt. Macht sie nicht. Ach. Macht sie nicht, nein. Die moderne Hausfrau macht keinen Black Friday. Nee. War ein Spannungsbogen, Mann. Ja. Ja. So, oh. Das war doof. Aber nee, ich hab, war aber jetzt machen, nicht so. Aber die machen was anderes. Die machen was anderes. Ja. Sommerschlussverkauf. Die verkaufen einen Macronator. So, Gott, Gott. Und jetzt, das machen wir jetzt hier live. Ja. Man soll ja neben dem Podcast auch mal was nebenher machen. Hat sich herausgestellt, ist eine gute Sache, ja. Jetzt schaut doch mal bitte nach auf der Webseite von www.modernehausfrau.de. Mhm. Die sei hier nochmal beworben. Nein, wir kriegen dafür kein Geld. Mhm. Schaut doch mal nach, ob ihr den Macronator findet. Selber oder gibt es einen Link? Ja, einfach mal auf moderne Hausfrau. Ach so, oh, moderne Hausfrau. Oh, tippen wir mal hier, moderne Hausfrau. So sehen perfekte Makronen aus. Oh, der Sam ist schnell. Ach, du hast ja die Favoriten drin, ne? Ich schreibe den Newsletter, Mann. Ach, du schreibst den Newsletter, sehr schön. Ich bin noch nicht mal auf der Homepage von denen. Jetzt. Ja, Sam, was hat's denn mit dem Macronator auf sich? Alle lieben Mamas Makronen, doch niemand mag die auf die Hochplatten setzen. Entschuldigung. Das erledigt ab sofort der Macronator für Sie, Ausrufezeichen. Einfach das Halbrund mit Teig befüllen, den Drücker betätigen. Schon löst sich der perfekt geformte Makronenteil aus dem, was? Moment mal. Und lässt sich hernieder aufs Blech. Es ist Spülmaschinen geeignet. Ja. Ja. Länge, Breite 7 cm mal 15 cm im Durchmesser 5. Genau. Gibt's auch im Braun. Dazu passend der Schokoschmelzboy in leichtem Rosa. Und es gibt eine gratis Porzellan-Etagere dazu, ab 35 Euro Einkaufswert, Vorteilsnummer. Warte, ich muss mal eben hier warten. Ach so. Leg mal erst in den Einkaufswagen. Unglaublich. Menge. Ich habe gedacht, den Makronator, den muss ich euch ja gönnen. Ne? Ja. Also das ist echt herrlich. Ne? Doch niemand mag die Häufchen auf die Oblaten setzen. Ja. Das ist ein Satz, den man einfach mal wirken lassen kann für einen Moment. Den muss man einfach sich mal so Ja. Das sieht aber auch wieder gefährlich aus, das Ding. Da. Mann, kostet 5,99 Euro. Und wenn ja. du das vergrößert anguckst, ist es noch schlimmer. Ja. Dann sieht es ja. so aus wie irgend so ein Bauteil von den Borg. Ja. Oder wie ein absolut misslungener Versuch, eine Haschpfeife zu bauen. Ja, gut. Makronator. Oh, habt ihr mal die Bilder durchgescrollt? Muss man nee. Die Frau auf dem letzten Bild mitkaufen? Genau, die meinte ich. Die sieht aus wie Senta Berger. Toll. Das ist die ja. Makronenprinzessin. Makronia. Makronia. Flucht aus Makronia. Makron, da ist Kokos drin, oder? Ja, das, ja, das mag ich nicht. Mit Makron. Mag ich nicht. Schmeckt doch nicht so schön zum Bier. Also groß oder klein. Die Versandkosten werden nicht geringer hier. Das ist ja. Mm. Ah, ich drücke mal auf Merken. Genau, merk dir das mal. Du weißt ja oh. nie, wie du mal irgendwann einen Makronat, oh. Makronator. Jetzt krieg ich den Schoko. Ja, am Black Friday muss das angeboten. Ja, der und die Bällchenzange. Aha. Die Bällchenzange. Die Duo-Teigroller und ein Backring. Oh. Ich bin von Pizza und Kuchenboy aus. Ist das eigentlich der Inkognito-Modus hier? Oh. Oh nee, Schatz. Was sagst du, Ruth? Ich sag dich, gefolgt ist dann der Pizza- und Kuchenboy hier auch im Angebot. Ach, der Pizzaboy kenne ich, der ist cool hier bei uns. Der ist cool hier bei uns. Kostet der ja. aber auch euch auch 9,99 Euro? Das kommt drauf an, was ich bestelle. Und ist der bei euch auch 17 cm im Durchmesser? Ja, das ist er. So ein kleiner Zwerg. Hallo, ich habe die Pizza mitgebracht. Hallo, hallo. Mir und macht serviert ja diese, unfallfrei. Schön. Das ist auch gut. Das ist gut. Der Pizza mir macht ja diese Bällchenzange schon ein bisschen Angst, ne? Ja, vom Namen her schon. Ja, auch wie die aussieht. Das ist direkt schmerzerregend. Das ist ich habe mir noch eine Rotznase. Hat die auch einer im Angebot? Ja, ja, die. Der Eiertrenner. Das ist ja ein Klassiker. Oh. Das ist den haben wir schon gehabt. Moderne Hausfraus Bett. Menge ja. 10 plus in den Warenkorb. Jawohl. Hau rein. Kannst du hier schön auf der Arbeit verschenken. Da freuen die Leute sich. Inko-Slip. Jetzt hört es aber auf hier. Ja. Mach die Seite aus. So, mal Wetterbericht auf jetzt hier. Ja, also auch zum Heulen. Morgen, Gottlob, wieder Regen. Ach, schön. Juhu. Ja, also die moderne Hausfrau sorgt immer wieder für Unterhaltung, das muss ich schon sagen. Ist echt so, wenn ja. du mal eine schwere Zeit hast, einfach ja. auf diese Seite gehen, ja. dass spätestens der dritte Klick zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Das war jetzt mehr so ein Bug Friday, ne? Nicht kein Black Friday. Ja, genau, das war der Bug Friday. Der Bug Friday. Sehr schön. All the fries are brown and the meat is grey. And the meat is grey. Wow, eine ganz üble Pommesbude. I've been for a walk. On Black Friday. Friday. Have some more fries to it, baby. Ist nicht immer einfach, alles ins Versmaß zu bekommen. Nein, auch. Das wäre aber eine schöne Überleitung. Das Thema genau. Versmaß. Versmaß, ja, weil. Es ist ja so. Es gibt ja ein paar Dinge, die die Backhaus sehr gerne machen. Ne? Das ist ja Essen, Trinken, dummes Zeug reden und was wir auch gerne machen, ist eigentlich Singen und Lachen. Mhm, ne? Muss man jetzt kein Prophet sein für. So, jetzt ist Folgendes. Ihr habt alle den Chat unten im Auge, hoffe ich. Ah, ja. Ja? Ich werde da jetzt, so. Ja, ich werde da jetzt ein paar Texte reinposten ja? und möchte euch bitten, die vorzulesen. Okay. Und zwar ohne zu singen oder zu lachen. Oha. Oha. Und ich fange mal mit dem Sam an. Und jetzt kommt hier ein Text. Den poste ich jetzt da unten rein. Und ich möchte den Sam mal bitten, uns den möglichst ernsthaft, wenn das geht, bitte vorzulesen. Vor nicht ganz, vor gar nicht allzu langer Zeit. Achso, in einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, das gut. Freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch diese Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. Erzähl uns von dir. Ja, danke, Sam. Das ist sehr schön. Also wir wollten ja nicht lachen dabei. Aber nee, ich soll nicht lachen. Ihr könnt natürlich lachen. Achso, ja, wenn wir im Hintergrund lachen, ist natürlich. Also das war schon eine großartige Leistung. Ich habe das mit ein paar anderen Probanden ausprobiert. Das ist nicht so. ist es leider nicht so. Was heißt leider? Da ist es etwas anders abgelaufen, aber okay. Dann versuchen wir mal das nächste. Mal gucken, ob die Ruth damit zurechtkommt, ohne zu singen und ohne zu lachen. Moment, was macht hier das? Ach, das ist gar nicht so einfach heute hier. Ja, Steuerung C, Zup und Puff. Ruth, bist du soweit? Nö, aber macht nichts. Nee, macht nichts, okay. Du musst, da steht jetzt mein User und danach geht's dann los für dich. So, viel Spaß. Ach, Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge, Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, brauchst du zum glücklich sein. Jodelteil? Heidi, Heidi, komm nach Haus, find dein Glück, komm doch wieder zurück. Dort in den hohen Bergen lebt eine kleine Maid. Gut Freund mit allen Tieren, ist glücklich alle Zeit. Im Winter wie im Sommer, auch wenn all die Herden ziehen, am Morgen ist im Abö. Ja, da war das Lied zu Ende an der Stelle, weil ich dachte, dass wir gar nicht so weit kommen. Die Strophe kenne ich ja noch gar nicht. Du hast leider nicht den ersten Satz vorgelesen, weil bei vielen ist da schon Schluss. Der fängt nämlich an mit Hollaladieu. Ach so, Hollaladieu, Holladi, Jodel, Jodel, Jodel. Klammer auf, Jodel, Jodel, Jodel, Klammer zu. Ja, ich sehe schon, hier sind Profis am Werk. Okay. Jetzt schauen wir doch mal, wie textsicher der Frank ist. Pass mal auf. Da habe ich extra was Schönes rausgesucht noch für dich. Mal gucken. Das ist eigentlich ein Spiel, das wollte ich eigentlich mit der Lisa machen, die ja eigentlich unser Gast gewesen wäre. Ne? Weil als Hörer manchmal wissen die nicht, was sie sagen sollen. Dachte ich, bringe ich Texte mit. Und ja, jetzt, aber ich sehe schon, hier sind Profis am Werk. Aber mal gucken, was der Frank hier draus macht. Geht los. Chim Chimney Mary Poppins. Chim Chimney. Chim Chimney. Chim Chim Cheree. So klingt des Kaminkehrers Glücksmelodie. Chim Chimney. Chim Chimney. Es ist bekannt, das Glück, das färbt ab, drückt uns einer die Hand. Und wer uns mal küsst, wird Glückskind genannt. Wenn dir die Welt wie eine Leiter erscheint. Ich sitz auf der untersten Sprosse, mein Freund. Hallöchen. Verbringe mein Leben mit Ruß und mit Dreck. Die Welt mir gefällt, ich will hier nicht weg. Chi. Stimmt, stimmt, nie. Ja, also ich sehe schon, ja, da wird nicht gesungen und nicht gelacht. Ja. Da gibt es nichts zu lachen. Gibt es nichts zu lachen. Gibt es nichts zu lachen. Ganz unwitziger Film. Gibt es nichts zu lachen. Ja, also auf jeden Fall sind das alles so Ohrwürmer und ich war halt auch in der Verlegenheit, sowas vorlesen zu müssen jetzt letztens. Also so Liedtexte. Mir fällt es sehr schwer, muss ich sagen, das vorzulesen, ohne dabei zu singen. Ich hätte noch im Angebot gehabt, hey Vicky, das ist natürlich eine Granate. Heidi haben wir gehabt. Und dann hätte ich noch den hier, der geht so. Wer hat an der Uhr gedreht? ist es wirklich schon so spät. Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem Paul ist Schluss für heute. Ja, und mit dem Spiel ist jetzt auch Schluss an der Stelle, würde ich dann meinen. man kann das mal zu Hause mal probieren. Also ich habe mich sehr schwer getan, muss ich echt sagen. Also da sowas, so ein Weihnachtslied, das war ein Weihnachtslied und das einfach nur vorzulesen, ohne es zu singen. Ja. Das ist nicht ohne, ne? Ja, so, da habe ich schon. Du kommst ja doch dann irgendwie da rein in das Ganze irgendwo, gell? Ja. Ich war ja froh, dass das jetzt nicht irgend so ein Loriot-Text war. Das gibt da so ein ganz übles Ding, wo die Evelyn Hamann mit Massachusetts so eine Sendung sagen muss. Der Dunst am Nievenheim. Krawil. Er will ein Lütscheid. Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Die Ente kommt nicht ins Wasser. Wenn Sie die Ente zu Wasser lassen. Ja, genau. Ja. Lasse ich das Wasser heraus. Ja gut, das war eigentlich, vielleicht wenn die Lisa das hört, vielleicht freut sie jetzt, dass sie das nicht hat vorlesen müssen. Ja. Weil ich hätte dann das Wikilied ihr eigentlich in die Hand gedrückt zum Vorlesen. Na gut. Wie fängt denn das an, der Text mit Deng, Deng, Deng, Deng, Deng, Deng, Deng, Deng und das nicht gesungen? Das warte, jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Ich kann deng, das deng, aber noch deng, mal. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, oh, ich kann deng, da noch mal reingucken. Deng, deng, deng, deng, deng. Nee, das, hey, Vicky. Das Intro ist da nicht mit drauf. Ah. Also auch nicht wie bei Bonanza, ne? Keine Instrumente. Pumuckl hätte ich auch noch gehabt. Ah. Ne? Pumuckl? Also alles Ohrwürmer. Und ja, ach, das wollte ich den Sam eigentlich vorlesen lassen. Die Gummibärchenbande. Naja, gut. Oh. Der war aber kalt, war der. Komm, mach noch. Ja, mach noch einen. Ne, es fängt wirklich an mit Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Ah. Zieh fest das Segel an. Wohl viele Leute da ja verstehen, sie fest das Segel an. Und sie fasst ja, das Segel an, das stimmt auch nicht, sondern sie. Zieh fest. Genau. Vicky ist auch keine Sie. Fahrt aufnimmt. Das ist durchaus bei vielen Leuten nicht genau klar. Ja. Ob Vicky eine Sie oder ein Er ist. Letzten Endes ist Vicky eine Zeichentrickfilmfigur. Na, Vicky. Genau, das seht ihr auch. Na. Die Angst vorm Wolf macht ihn nicht froh. Also da ist es eigentlich relativ klar dann, ob Männlein oder Weiblein. Genau. Und im Taifun ist es ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Ich glaube, damit haben wir den Beweis angetreten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vicky hat sich aber ein Junge. Vorbereitet hier. Ja. Hey, Vicky. Na, wieso? Ja, yeah, Entschuldigung. Hey. Nehm ihm doch mal einer das Ding ab, Mann. Nehm ihm doch das Mikrofon weg. Hey! Gut, ja. Hey, Mikrofon. Das war jetzt nicht, war jetzt unlustig oder? Nö, passt schon so, oder? Nee, super. Ja. Gut. Komm schon mal. Gut. Ich mache ja Kapitelmarken, da kann man jetzt dann mittlerweile dann vorspulen einfach. Ah ja. Genau, können wir ja noch eine Kapitelmarke machen. Ja. Sam und ich waren letzte Woche Samstag aktiv in Sachen Musik unterwegs, nämlich. Genau. Oh, jawohl. Mit der nächsten Blues-Generation, also der nächsten Blues-Generation. Mach ich Kapitelmarke. Zack. Da, wunderbar. Dankeschön. Mit der nächsten Blues-Generation waren wir Benefits-Konzert spielen für die Suppenküche in die Region. Ja. Das war richtig gut besucht. Das hat total viel Spaß gemacht und ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt GEMA-freien mitgebracht. Also wer das jetzt nicht hören will, das läuft so ungefähr 2:30, der kann jetzt die nächste Kapitelmarke machen. Für alle anderen gibt es jetzt Tears in Your Eyes, live von der Bandmaschine. Cool. Come on, let me take you by the hand. I'm gonna pray for you, my friend. I pray that one day you will see the real life through the tears in his eyes. On a cross where he dies. for the hate and the lie. See it through the tears in his eyes. See it through the tears in his eyes. See it through the tears in his that cries to the mothers, she sighs. Through the tears in his eyes, through the tears in his eyes, through the tears in his eyes. Ja, da brannte die Hütte. Ja, super. Am Schlagzeug Frank Backhaus. Ja, an der Gitarre Sam Backhaus. Wirklich toll. Schön. Ja, ich fülle gerade den GEMA-Bogen aus. Na. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Ja, wir haben da tatsächlich wirklich richtig viele Besucher gehabt und es sind schön. 950 Euro zusammengekommen für die Suppenküche. Klasse. Wo also wirklich gut geholfen ist. Jetzt gerade in der Winterzeit ist das ja essentiell, dass die Obdachlosen da mal aufschlagen können, einen warmen Platz finden und eine gute Mahlzeit. Und ja, hat uns total gefreut. 995. 950 Euro sind das. 950, das ist, ja. Hier, der Linseneintopf beim Rewe, der kostet 89 Cent. Schau. Ja, guck mal, kannst du. Ah. Das sind 800 Gramm. Wasser, Linsen, 35% Schweinefleisch, Gewürz, 6% Schweinefleisch, hast du nicht gesehen, enthält Senf. So, das stelle ich wieder zur Seite. Senf? Das ist für später. Senf? Ja, steht drin. Senf? Die Liste ist relativ lang und dann steht ganz unten drunter, das ist, pass auf, das ist jetzt hier der absolute Kontrapunkt zu vielen anderen Podcasts, die es zurzeit gibt, kann Spuren von Soja enthalten. Oh. Schöne Grüße. Der musste jetzt. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon in aller Form. Den Shitstorm bitte an Frank Backhaus. Ich lese die Mail sowieso nicht. .com. Schön, ihr habt ein bisschen mit dem Text rumgespielt. Toll. Ja, ja. Ja, cool. Genau. Cool. So es entwickelt sich immer so ein bisschen weiter. Sowas. Ja, das ist gut. Mhm. Man muss dazu ja sagen, dass du da singst und Schlagzeug spielst dabei, was ja für viele Leute rein motorisch schon gar nicht möglich ist. Ja, und atemtechnisch ist das auch mitunter. Ja, wäre für mich nicht machbar. Aber hat riesen Spaß gemacht. Jo, das hört man. Ja. Hans Werner war mit dabei, den haben wir ganz cool. Zum Schluss gehört. Der hat dann den Gitarristen nochmal vorgestellt. Ah, super. Also unser Vater. Fadi. War ein toller Abend. Genau, drei schön. Bands haben gespielt. Mhm. Wir haben dann den Mittelpart abgedeckt und die Hütte nochmal richtig schön heiß gekocht dann für die abschließende Band. Ja. Das ist gut. Aber ich spiele ja immer am liebsten als erstes bei so Festivals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, da musst du nicht so lange warten. Genau. Vor allem kannst du halt schon mal schön so eine kleine Marke setzen und dann gemütlich von der Bühne gehen und mal schauen, was da noch kommt. Das mag ich am liebsten eigentlich. So als Top-Eck hinten raus, ist gar nicht so meins. Das ist mir viel zu blöd. Muss ich auch nicht. Ja, nee. Ja, cool. Ja. So. Super. Das war's. 900, kann man da, frage ich jetzt mal so, ins Blaue rein, da kann man bestimmt auch so Geld hingeben, wenn man jetzt an Weihnachten nicht weiß, wohin damit, oder? Ja. An die Suppenküchen. Ja. Jetzt habe ich nur festgestellt heute, die Website ist down von denen. Also wenn man jetzt über Google Suppenküche Dieringhausen eingibt, dann landet man bei zwei Fördervereinen. Okay. Aber da kann man auch hinspenden, muss man dann nur zweckgebunden machen. Ne? Also zum Beispiel, da ist die FEG Dieringhausen, die sich da beteiligt. Ja. Da muss man halt dann nur auf einen Überweisungsträger schreiben, zweckgebunden für die Suppenküche. Ja, da würde ich mal vorschlagen, ich denke, da geht ihr mit. Auch das werde ich da mal hier auf dem Blog mal veröffentlichen. Ja. Wer da irgendwie fett Weihnachtsgeld kriegt jetzt nächsten Monat und sagt, oh Gott, wohin mit der ganzen Kohle? Ne? Für 89 Cent gibt es eine ausgewogene Mahlzeit, 800 Gramm Linseneintopf. Kann Soja enthalten. Mit muss man halt. Sojaspuren. Ja, aber mit Senf. Und gute Sache. Nee. Genau. coole Sache, finde ich toll. Super. Ja, cool. Vor allem, wenn man selber Spaß dran hat, da dann zu musizieren und dann ist noch für einen guten Zweck, das halte ich immer für sehr wichtig, das auch zu tun an der Stelle. Das sind so die Gigs, die wirklich am meisten Spaß machen auch, ne? Weil es halt nicht nur für Selbstzweck ist. Und glücklicherweise machen wir da als Band ja eine ganze Menge in der Richtung. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Gigs im Jahr, wo es richtig auch mal Geld gibt. Und das wird dann direkt reinvestiert für Fahrtkosten zu Gigs, wo es halt kein Geld gibt. Ja. Ja, so soll das sein. Cool. Kann das dann sein, dass es demnächst so ein Live-Album gibt von euch eigentlich, wenn ich dazu höre? Genau, das ist der Plan. Ich warte jetzt noch drauf, dass der Track von dem Zoom kommt und dann muss ich die irgendwie auf Audacity oder wie man immer das ausspricht, synchron kriegen und dann hat man noch ein bisschen mehr Atmosphäre to that thing. Mm. Bei Tears in the Ice habe ich das gemacht mit der Aufnahme, die mein Sohnemann Nett mit dem 150 Euro ZTE-Handy in der Hosentasche mitgeschnitten hat und hab das übereinander gelegt. In der Hosentasche? Ja, der hat auf Aufnahme gedrückt und dann, wie die jungen Leute so sind, Handy in die Butzentasche und mitlaufen lassen. Und das ist erstaunlich gut geworden, was er da aufgenommen hat. Also, das Prinzip der Live-Aufnahme nicht ganz verstanden. Ja, gut. Schöne Sache. Jo, so mut wieder. So mut wieder. Die Route ist so still heute. Die kenne ich so gar nicht. Ich komme nicht mehr so oft zum Reden, da höre ich mehr. Ja, dann hast du doch noch ein paar Worte übrig jetzt. Ja. Wir Männer haben ja nur 3900 oder was am Tag, habe ich irgendwo gelesen. Ja, und da kann auf einmal ganz schnell... Oh mein Gott, ich habe Schulden. Ich habe mächtig Schulden gemacht. Wieso? Ja, einen Podcast aufgenommen. Wird eine stille Woche für euch. Ich habe für dieses Jahr die Worte verbraucht. Und das im Mai. Was soll ich sagen? Das im Mai. Ja, wei, wei. Auch nicht schlecht. Ja, also Handy war bei uns hier daheim jetzt wieder Thema. Ihr habt eine Äpfelplantage gekauft. Also. Tochter Nummer 2, da ließ sich das Handy nicht mehr aufladen. Da ist die Buchse kaputt gegangen. Hier, die Micro-USB. Und ich habe gesagt, von jetzt auf gleich kann ich da nichts machen. Müssen wir halt mal schauen. Und dann kam sie irgendwo ums Eck, sie könnte in der Klasse, da wäre jemand, der wird für 50 Euro ein Handy verkaufen. Aha. Ich habe gesagt, ja, dann bring's mal mit, schauen wir es mal an, was das ist, ne? Und dann kam sie ja angeeiert mit einem Apple 5S. Boah. Super. Für 50 und Fuffi. Ja, ich sag, oh cool. Wo ist denn das Ladegerät? Da ist kein Ladegerät dabei. Ich habe gesagt, Ladegeräte haben wir zu Hause. Ja, super. Gut. Für ein Apfelphone. Alles verstanden. Ja, und dann hat sie versucht, ihre Google-Mail-Adresse da einzugeben und sich da anzumelden. Mhm. Auf ihrem Google-Account. Auch nicht. Auch nicht. Brauchst du eine Apple-ID. Ja. Ja. Und so haben wir jetzt am Wochenende Zeit damit verbracht, dieses Ding an den Start zu kriegen. Ja. Funktioniert auch mittlerweile. Hat aber funktioniert. Ja, das ja, ist gut. Das ja ist gut. Funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt ihr keinen privaten Apple-ID-Dingens da angelegt, sondern ich habe meinen genommen. Ja. Ich habe ja einen hier für die Podcast-Geschichte sowieso. Der funktioniert und da ist auch ein entsprechendes Zahlungsmittel dann hinter. Ja. Weil das ist ja irgendwie, also wenn du es im Handy selber machst, musst du irgendwie zwingend wohl, entweder kannst du über die, was stand da, über die Telefonrechnung das abfackeln, oder über eine Kreditkarte. Jetzt hat sie aber als Vertrag, hat sie so ein Prepaid-Ding von O2. Das heißt, ich lade da Zeug drauf, ne? Und das kann sie abtelefonieren, da muss ich halt rechtzeitig melden. Ja. Damit das nicht ausufert, die ganze Geschichte. Ist halt so. Ja, und so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, kann Apple damit nicht umgehen. Mit so einer Prepaid-Karte kannst du schon mal als Zahlungsmittel nicht nehmen. Haben immer gesagt, nee, ich soll ein anderes Zahlungsmittel wählen. Ja, dann habe ich ihr das jetzt eingerichtet unter meiner ID. Jetzt funktioniert das, aber leider hat es das Haus auch wieder verlassen. Also mitsamt dem Kind. Mitsamt dem Kind, also kann ich immer noch kein GarageBand machen hier. Das ist ein Jammer. Für 50 Euro hätte ich das auch genommen. Das ist fast noch flammneu. Klar. Das war, ist auch von einer Schulkollegin, das war immer in der Hülle irgendwo im Schulranzen. Ja, super. In weiß. Ja, Farbe ist ja egal. Das ist ja wurscht. Da kommt ja eh eine Hülle drum, dann sieht man das eh nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ist jetzt stolz wie Oscar heute rausmarschiert. Funktioniert alles. Telegram läuft, WhatsApp läuft. Das sind ja die wichtigen Dinge. Und Instagram läuft auch. Und ja, haben wir wie ein Kind glücklich gemacht. Ich weiß nicht, 50 Euro ist doch okay für so ein Ding, oder? Ja, ihr habt überhaupt keinen. Absolut. Ich habe ja vor einem Dreivierteljahr ein gebrauchtes 4S gekauft, also noch älter. Irgendwer hat behauptet, das wäre antiquarisch. Stimmt ja auch. Habe ich gelesen, ja. So, genau. Und da habe ich einen Huni für bezahlt. Also auch in einem Top-Zustand. Ja, okay. Aber da kannst du noch ordentlich Geld für bezahlen. Auch jetzt gebrauchte 6er iPhones, das ist schon auch noch, das legst du noch richtig was hin. Ja. Ja gut, auf jeden Fall hätte ich jetzt Zugriff auf ein Apfelgerät, wenn es mal sein muss. Da können wir ja FaceTimen. FaceTime, das kannst du mit anderen auch, oder nicht? Ja, aber oder ist das ein reines Apple-Ding? Das ist doch das, Facebook, oder? Das müsste man jetzt Leute fragen, die da was von verstehen. Sam, Hut. Ich meine FaceTime. Komm, junge Leute an die Front. Was ist das? FaceTime ist, glaube ich, eine Apple-spezifische Sache. Ja? Ja. Das ist doch das Skype von Apple. Das ist der Videochat von Apple. Das kannst du nur mit Apple-Geräten untereinander machen. Sonst heißt das Skypen oder sonst irgendwie. Mhm. Aber FaceTime ist, wenn das nicht so mal ein eingetragenes Warnzeichen ist und so was, da wäre ich sehr vorsichtig. Das hätte ich jetzt, ich hätte das bei Facebook irgendwo aber das ist wahrscheinlich meine Unwissenheit. Dies kann sein. Ja. Dies mag sein, du. Dies mag sein. Ach so, das heißt, da kann ich aber auch nur mit Leuten, die auch ein Apple haben, dann FaceTime. Und alle anderen schauen in die Röhre. Auf alle andere ist Arschtime. Arschtime. Silent Time. Die müssen bei Google Hangouten dann. Ja, das macht doch auch keiner mehr, oder? Na. Also weiß ich nicht. Was habe ich denn ein, zweimal gemacht oder so, aber so richtig spaßig ist das auch nicht. Ja, von manchen Leuten willst du ja auch die Fresse nicht sehen, wirklich, wenn du mit denen telefonierst, oder? Mach das weg! Oh. Ich glaube, ja, furchtbar. Ich habe einen Bug auf meinem Handy. Wenn es da brummt, ist das ein Humbug. Ja. Nee, war auf jeden Fall spannend. Und die Podcast-App haben wir auch mal direkt an den Start gebracht. Ja. Das auch funktioniert. Dann kannst du ein bisschen was hören. Hier und da mal dann auch. Das ist ganz gut. Ja. nicht den Backhauscast, den soll sie selber suchen. Jetzt, die Erziehungsmaßnahmen laufen jetzt über meinen privaten Podcast, mache ich jetzt dann da. über kurz dazwischen geblubbert, oder? Ja, genau. Achso, und nebenbei hier liegen noch deine Schuhe rum, die kannst du mal. Fernsteuerung. Kinderfernsteuerung per Podcast. Das wird der neue Ach und noch was Podcast. Ach und noch was, ja, genau. Aber das ist auch schön. Ach, warte ich ja, da fällt mir noch was ein. Ja. Ja. Sechürens ist auch schön für. Sechürens, genau. Nee, war aber cool. Also dieses komische Ladekabel habe ich dann tatsächlich hier beim Rossmann gekriegt in der Drogerie bei uns. Ja. Für, weiß ich nicht, 7 Euro oder irgendwas. Ich wollte eins bei Amazon bestellen, da stand überall Lieferfristen trotz Prime von 3 bis 4 Tagen. Na, also das scheint ja heiß begehrt zu sein, das Zeug. Offensichtlich, ja. Ja, habe ich mich auch gewundert. Ich dachte, sowas liegt auf Halde. Ja, das sollte halt man meinen, ne? Aber wahrscheinlich müssen die das auch erst in Amerika freigeben, dass das verkauft werden darf. Das war, ich habe extra bei originale Apfelprodukte. Ich habe extra bei den Amazon eigenen Produkten geschaut. Die haben da auch Kabel. Und die haben auch Kabel. Ja, Basics, Amazon Basics. Apple lizenzifiziert. Genau, certified. Certified. Ja, aber wer jetzt erst jetzt kommende Woche Mittwoch dann gekommen. Yeah. So lang kann sowas natürlich nicht warten bei Teenagern, das ist ja klar. Das ist ja, ne? Ja, so lange hält auch der Akku nicht mehr bei. Das kommt nur erschwerend hinzu. Na, sie hat jetzt irgendwo bei einer Freundin dann wohl nochmal aufgeladen gehabt, komplett. Und der hat auch gut gehalten, wohl der Akku. Das scheint alles noch okay zu sein. Ja, das sind so die kleinen Freuden, wo man sich dann hier mit beschäftigt, ja. Ja. Ich bin da anfangs gar nicht drauf gekommen, dass ich selber auch so eine blöde Apple-ID habe. Ich habe da versucht, ihr so ein Account da anzulegen, weißt, und dann Geburtsdatum, Problem und deren Problem und der. Ich lasse Scheiße machen jetzt, ne? Und dann fiel es mir quasi wie Schuppen aus dem Fisch. Und ich glaube, letzten Endes brauchst du auch diese Apple-ID, sonst funktioniert das Apfelgerät nicht. Ich weiß nicht, ob der. Ja, du kannst halt keine Apps laden und nix. Ja. Ne, so habe ich gesehen. Da telefonieren kannst du schon. Ja, das. Aber die telefonieren ja nicht damit. Das ist ja. Da wird ja nur noch gewhatsappt und getelegrammt und mache ich aber eigentlich auch so, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie bei meinem war. Ja. Das habe ich angeschaltet, dann kam Hallo und jetzt iPhone einrichten und dann wurde ich irgendwann nach der Apple-ID gefragt. Ja. Und da kam ich auch nicht raus, bis ich die da gegeben hatte. Und dann kommt irgendwann das mit dem Zahlungszeug. Genau. Und dann, wenn du da nichts hast, wenn du keine Kreditkarte hast. Oder PayPal machen die nicht. Ja, und dann stehst du da nackt im Hemd. Während du dieses iTunes am Rechner selber, glaube ich, kann man sogar mittlerweile überspringen. Das Zahlungsding, aber weiß ich nicht mehr. Ach, apropos iTunes, wie ist denn da mit der Clementine ausgegangen? Ja, Clementine läuft auf dem Linux-Rechner. Gut. Also Clementine für, jetzt kurz erzählt, das ist halt so ein Audio-Wiedergabeprogramm, wo man auch Podcasts abonnieren kann. Und der hat als eine Suchmöglichkeit, dass du direkt im iTunes suchen kannst, im iTunes-Store. Das ist ja für Apple-Leute manchmal schwierig. Mit einem guten Podcatcher geht das auch, aber ich wollte auch am Rechner irgendwas haben. Mhm. Ja, nee, das läuft. Das ist nettes Ding eigentlich. Cool. Ja. Ich habe es noch nicht runtergeladen. Muss ich mal ausprobieren. Kann man machen. Macht halt auch wirklich nur Musik. Also kannst keine Filme schauen. Deswegen ist der VLC-Player halt noch ein bisschen cooler irgendwie, weil du dann halt alles direkt so. Mhm. Und da kannst du auch Podcast abonnieren drauf. Auf dem VLC. Das stimmt. Ja. Nö, das läuft alles jetzt so. Sehr schön. Ist auf dem Anrufbeantworter nochmal was eingegangen, was du demnächst mal uns noch kredenzen kannst? Oder nee, zurzeit sind da Michi und ich die Hauptuser. Ja, im Moment seid ihr zwei ganz weit vorne. Hey! Ja. Ich würde bei Gelegenheit meinen Praktikanten nochmal anrufen lassen, dann, hallo, damit sich da was tut. Ja, das war ja nur zum Ausprobieren. Das ist also. Ja. Das auch ganz kurzer Abriss. Speakpipe heißt das. Das ist so ein Dienst, den man im Internet sich klicken kann und da können Leute dir Sprachnachrichten senden. Das ist nett. Ja, fand ich auch. Ja, ich habe jetzt für den Backhauscast halt nicht großartig noch extra eingerichtet. Das ja. Aber ich werde das demnächst mal nutzen, um mal kurz was rüber zu beamen an dich. Wasserstandsmeldung. So zum Beispiel, ne? Ja, genau. Aus der Narkose erwacht oder so. Ich bin wieder hier. Und ich erzähle jetzt gerade mal jede Menge Unsinn. Kannst du das alles verpodcasten? Ja, hau ich alles. Wird ungeschnitten rausgehauen. Raus damit, genau. So. So ist das Backhaus Art. So schaut's aus. Ja, gut. Denn? Dann würde ich meinen, wenn Ruth und Sam jetzt nicht noch die Brüller-Geschichte hier auf den Tisch bringen, dann machen wir Schluss für heute, oder? Mhm. Mhm. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Sollt ihr nicht singen? Ach so. Doch jetzt darf man singen, das Spiel ist ja rum. Ah, was soll das heißen? Ja, Heidi, Heidi. Du hast so schöne Berge. Ja. Ach so. Ja, dann gut. Dürfen wir uns verabschieden und jo. Herzlichen Dank sagen für das Zuhören und für das Mitmachen an den Sam. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Und an die liebe Ruth, die sich heute Zeit genommen hat. Ja, ich wünsche eine gute Nacht in diesem Sinne. Gute Nacht, Ruth. An den Klaus. Ja, auch herzlichen Dank. Wünsche wohl geruht zu haben. Ja, und ich sage vielen herzlichen Dank an den Frank. Yay. Schön, schön. Ja. Schön, dass wir uns hier hören. So ist es. Genau. Und aus Gründen alles Gute und danke, danke. Ja, ich hoffe, wir sehen uns und vor allem hören wir uns auf jeden Fall im Dezember dann wahrscheinlich. Genau. Ja. Das werden wir noch ausloten, welcher Dezember jawohl. Das wird. Ja, nehmen wir den nächsten, der kommt. Ach, welcher Termin im Dezember? Ich bin ja. verwirrt. Entschuldigung. Ich bin über die Sendezeit. Hallo. Ach so, bist du durch. Dann die werf Bogen noch, sind raus. Mist. Ja, dann werf noch eine Münze nach für die Aftershow-Party. Hier geht jetzt die Aufnahme auf jeden Fall aus. In dem Sinne, tschüss. Servus.